Kundgabe 8713. Empfangen am 01.01.1964. Johannes 7, 38 bis 39. Aus eurem Leibe sollen Ströme lebendigen Wassers fließen. Aus euch selbst soll der Strom herausquellen, also muss er zuerst von mir, als dem Urquell, entströmet sein. Er muss das Gefäß gefüllt haben, das ihr selbst herrichtetet, und ich nun auch das lebendige Wasser euch zuströmen lassen kann, wie ich es euch verheißen habe. Denn in euch ruht ein Funke des ewigen Gottgeistes, der so lange in euch schlummert, also außer Tätigkeit ist, wie ihr noch nicht zu einem Gefäß geworden seid, den Geistesstrom aus mir aufzunehmen, der durch diesen göttlichen Funken sowie der innige Kontakt mit mir hergestellt wird und sich der Funke mit dem Vatergeist von Ewigkeit einet. Also einfließet in euer Herz. Ihr seid ursprünglich göttliche Geschöpfe, die in aller Vollkommenheit von mir ausgingen. Und darum musste auch alles Wissen, hellste Erkenntnis um die verborgensten Dinge in euch sein. Doch dem menschlichen Verstand sind diese tiefsten Erkenntnisse nicht zugänglich. Aber es kann der Mensch selbst dazu gelangen, wenn er sich, das heißt, sein Wesen so gestaltet, dass es dem göttlichen Urwesen wieder verwandt ist. Wenn er sich zurückwandelt zur Liebe, die er freiwillig einstens dahingegeben hat. Denn die Liebe ist hellstes Licht und muss auch den Menschen in den Zustand hellster Erkenntnis versetzen, die ihm aber niemals von außen durch Mitmenschen zugeführt werden kann. Ich selbst habe euch die Verheißung gegeben, aus eurem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dass diese Worte auch nur geistig zu verstehen sind, braucht nicht erwähnt zu werden. Und wenn euch nun erklärt wird, dass das lebendige Wasser mein Wort ist, das Wasser des Lebens, das allen Seelen das Heil bringt, wenn es am Quell entgegengenommen wird und die Seele sich daran erlabt, dann werdet ihr es auch verstehen können, dass dieses mein Wort im Herzen dessen erklingt, der an mich glaubt und mit mir in innige Verbindung tritt. Dann wird euch auch jener Schriftsatz verständlich sein, dass euch selbst das Wort ertönet und ihr selbst in hellste Erkenntnis geführt werdet, so wie ihr nur meinen Geist in euch einströmen lasset im freien Willen. Das, was euch nun von innen heraus zuströmt, ist nichts Totes. Es ist selbst das Leben und bringt dem Menschen das wahre Leben, der seinen Geist in sich zum Erwachen bringt, durch ein Liebeleben und dadurch in einen Kontakt kommt mit mir, dessen Auswirkung eben der Zustrom von Licht und Kraft von einem lebendigen Wasser ist, das euch unwiderruflich das ewige Leben schenkt. Denn wer mein Wort hat, dem bin ich selbst gegenwärtig und meine Gegenwart ist auch Garantie für ein ewiges Leben. Ihr brauchet also keine Belehrungen von außen, denn diese dringen wieder nur zum Ohr und lassen das Herz des Menschen unberührt. Aus euch selbst aber strömet das Lebenswasser. Und das heißt so viel, als dass in euch selbst mein Wort erklinget, wenn ihr selbst es zulasset, wenn ihr alle Bedingungen erfüllet, die ich an das Hören des göttlichen Wortes geknüpft habe. Und diese heißt, so ihr an mich glaubet, wie die Schrift sagt. Also müsstet ihr an mich als den göttlichen Erlöser Jesus Christus glauben, denn in der Schrift ist immer wieder angekündigt worden das Kommen des Messias. Und diese meine Niederkunft in Jesus müsstet ihr erkennen und anerkennen. Dann glaubet ihr an mich. Und der lebendige Glaube in euch drängt euch auch zur inneren Bindung mit mir. Und dann schon tritt der göttliche Geistesfunke in euch in Kontakt mit dem Vatergeist von Ewigkeit. Und die Folge davon ist das Einströmen hellsten Lichtes und unbeschränkter Kraft, die dann wieder in Form meines Wortes, des lebendigen Wassers in euch offensichtlich meine Gegenwart beweiset. Ihr könnet dann schöpfen aus dem Quell des Lebens, der in mir seinen Ursprung hat. Euch strömet aus dem Urquell selbst das zu, was euch zum ewigen Leben verhilft. Denn diese Verheißung habe ich euch gegeben und dadurch schon hingewiesen auf den Vorgang der Ausgießung des Geistes, den wohl vorerst meine Jünger an sich erlebten, den aber ein jeder Mensch erleben kann, weil ich durch meinen Kreuzestod ihm ungewöhnliche Gnaden erwarb, die es möglich machen, dass mein Geist sich ergießen kann über jene, die an mich glauben. Dass damit aber auch nur ein lebendiger Glaube gemeint war, der durch die Liebe erst lebendig geworden ist und daher also die Liebe erste Bedingung ist, dass mein Geist sich in einem Menschen äußert, hat die Menschen dieser Verheißung wenig gedenken lassen. Denn gerade die Liebe mangelte ihnen. Und also blieb es auch in ihnen dunkel. Sie konnten nicht rückversetzt werden in den Zustand der Erkenntnis, der meinen direkten Liebezustrom erfordert, der wieder nur durch die Liebe von dem Menschen erworben werden kann. Und solange den Menschen die Liebe mangelt, wird ihnen auch diese Verheißung unverständlich bleiben und sie werden sie immer nur beziehen auf die ersten Jünger, die ein offensichtliches Pfingsten erlebten, die Ausgießung des Geistes, doch niemals diese Verheißung auch auf sich selbst beziehen werden, weil ihnen daran jeglicher Glaube fehlt. Doch stets gelten meine Verheißungen für alle Menschen, niemals aber nur für Einzelne. Nur sind immer Bedingungen daran geknüpft, und von dem Erfüllen der Bedingungen ist auch das Erfüllen der Verheißungen abhängig. Doch mein Wort ist Wahrheit. Und jeder kann sich auch an mein Wort halten, und es wird selbst in ihm tönen, so wie er nur dem göttlichen Funken in sich die Möglichkeit gibt, sich zu äußern, was immer sein wird, wo dessen Liebe den Zusammenschluss mit mir selbst herstellt. So dass ich selbst mich verströmen kann in ein Menschenherz, das mir ergeben ist mit seinem ganzen Willen. Amen.